herzlich willkommen zu AHA, dem Podcast für alle Neugierigen und die, die es bleiben wollen. Ich bin der Böhmi und neben mir sitzt wie immer der Marco. Hallo. Hi Marco. Wir beide sind neugierig, immer auf Neues aus. Meistens. Und wir stellen uns am Ende jeder Episode gegenseitig immer eine Frage, die der andere dann versucht, im nächsten Podcast dann entsprechend zu beantworten. Richtig. Marco, letzte Episode, da hast du mich ja was gefragt. Was genau, da hast du mir eine Frage beantwortet. Da ging es, wenn ich mich recht entsinne, um Gentechnik. Richtig. Und das hast du ja sehr ausführlich und erschöpfend und sehr lehrreich behandelt. Ich hoffe auch richtig. Ja, das bislang haben wir noch keine Gegenstimme. Also stimmt's. Erhalten und ja. Wenn irgendjemand der Meinung ist, dass das, was wir hier so von uns geben, nicht korrekt ist, dann möge er sich melden oder für immer schweigen. Dafür ist unsere Kommentarsektion da. Wir laden euch herzlich ein, uns zu korrigieren. Wir sind nicht perfekt. Genau. Ja, du vielleicht. Ja, genau. Und natürlich auch im Zuge des Konzepts habe ich dir natürlich letztes Mal auch wieder eine Frage gestellt. Ganz genau. Genau, und ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Ich wollte nämlich wissen von dir, wie denn der Kommunismus funktioniert. Die kurze Antwort, gar nicht. Das dachte ich mir. So, tschüss. Aber das war's für heute. Aber das war's für heute. Nette Folge. Nein, ich habe natürlich noch eine ausführliche Antwort vorbereitet. Wie soll es denn auch anders sein? Und ich möchte meine Ausführungen diesmal mit einem Zitat beginnen und vielleicht weißt du ja auch, von wem es ist. Und zwar, mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ich kenne nur Proleten aller Länder. Nein, das ist eine Abwandlung. Schade. Das Zitat ist natürlich von Karl Marx. Hm. Es ist der Schlusssatz des Kommunistischen Manifests von 1848, das Marx gemeinsam mit seinem Weggefährten und Co-Revolutionär Friedrich Engels verfasst hat. Dazu hören wir noch das ein oder andere. Und dieser Spruch ziert im Übrigen auch Karl Marx Grabstein. Bevor wir weitermachen, um es über den Kommunismus zu unterhalten, gibt es einfach mal zwei Begriffe, die sehr, sehr häufig vorkommen in Verbindung mit dem Kommunismus, die ich vorweg schon mal erklären möchte. Das eine, hast du auch sicher schon mal gehört, ist die sogenannte Bourgeoisie. Mhm. Bourgeoisie steht französisch für das Bürgertum und ist im Allgemeinen eine Bezeichnung des wohlhabenden Bürgertums oder im Marxismus die Bezeichnung der herrschenden sozialen Klasse der Gesellschaft. Also die der Klasse des Proletariats gegenübersteht. Und das Proletariat kommt vom lateinischen Proles, die Nachkommenschaft, ist ein Begriff, der ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts vorzugsweise Anwendung auf die infolge der industriellen Revolution entstandene Industriearbeiterschaft findet. Ja, also du hast also das wohlhabende Bürgertum und die Arbeiterschaft, ne? Bourgeoisie und Proletariat. Und nach Karl Marx sind Proletarier eben Menschen, die nichts anderes besitzen als ihre Arbeitskraft und die also allein durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft ihren überwiegenden Lebensunterhalt erzielen können. Das ist so mal die grundlegende Begriffsdefinition Bourgeoisie und Proletariat. Ja, jetzt fragst du dich natürlich sicher, wer kam denn überhaupt mal auf die Idee, also woher kommt der Kommunismus? Was ist das? Wo hat die ihren Ursprung? Wo hat er seinen Ursprung? Kommunismus kommt aus dem lateinischen Communis für gemeinsam und ist ein ungefähr um 1840 in Frankreich entstandener politisch-ideologischer Begriff. Er hat aber mehrere Bedeutungen. Also eine Bedeutung ist, also zum einen wird als Kommunismus bezeichnet eine gesellschaftstheoretische Utopie, beruhend eben auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder. Kann man schon auch irgendwo am Wortstamm erkennen. Ja, also gemeinsam. Community, richtig. Kommunismus. Ganz genau. Und das Ganze eben auf Basis von Gemeineigentum und kollektiver Problemlösung. So, ja, also wir merken uns, gesellschaftstheoretische Utopie. Dann werden als Kommunismus natürlich aber auch ökonomische und politische Lehren bezeichnet, mit dem Ziel, eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft zu errichten. Und im Wesentlichen gestützt auf die Theorien eben von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Iljitsch Lenin. Mhm. Kommen wir auch noch der gute Lenin zu diesen Gestalten. Ja. Dritte Bezeichnung oder dritte Bedeutung ist eben eine Bewegung oder eben eine politische Partei. Ja, typischerweise eben eine kommunistische Partei. Gab es ja auch die Kommunistische Partei Deutschlands zum Beispiel, die eben das Ziel verfolgen, Gesellschaften zum Kommunismus zu überführen. Ja, beziehungsweise solche Lehren dann praktisch umzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch aus dem Kommunismus hervorgegangene Herrschaftssysteme. Und das mächtigste Herrschaftssystem, das gibt es nicht mehr, aber das kennst du, ist die Sowjetunion. Ja. Ja. Ja. Und mit ihren Verbündeten, ja, den sogenannten Ostblockstaaten. Hat im Übrigen, kommen wir auch noch zu, zum Beginn des Kalten Krieges ein Fünftel der gesamten Erdoberfläche beherrscht. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Und üblicherweise ist der Kommunismus oder der Kommunist, ja, der böse Kommunist, auch ganz stark mit diesem Sowjetbegriff verankert. Jetzt also wenn man an Kommunismus denkt, denke ich sofort an Russland, an die Sowjetunion, an die DDR, ja, und ja auch der Ami, wenn er immer vom bösen Kommunisten spricht, spricht er natürlich vom Russen in der Regel. Ja. Aber wir werden feststellen, dass es mitnichten eine russische Idee ist, geschweige denn die Ausführung, wie es der Russe denn dann letztendlich so umgesetzt hat, eigentlich im Sinne des Erfinders war. Ich habe es ja schon erwähnt, also der Begriff Kommunismus steht ja für eine dauerhaft sozial gerechte und freie Zukunftsgesellschaft und wurde im 19. Jahrhundert geprägt. Ja? Und nach Lorenz von Stein, das war ein deutscher Staatsrechtslehrer, Soziologe und Nationalökonom, war François-Noël Babeuf ein linksrevolutionärer französischer Agitator während der Französischen Revolution, waren die ersten Kommunisten. Ja, also das war schon sehr, sehr früh. Und der bekannteste Vertreter des Kommunismus war natürlich Karl Marx. Ja. Karl Marx hat gelebt von 1818 bis 1883, also 19. Jahrhundert. Und er war eben deutscher Philosoph, Ökonom, ein Gesellschaftstheoretiker, Historiker, Journalist und kommunistischer Revolutionär. Und der wurde eben zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus, den die Menschheit so kennt. Ja. Und er hat einen tollen Bart. Der hat einen tollen Bart, gibt auch ein Bild dann in den Shownotes von ihm. Und zusammen mit seinem engen Wegbegleiter Friedrich Engels, der hat von 1820 bis 1895 gelebt, der ebenfalls ein Philosoph, ein Gesellschaftstheoretiker, Historiker, Journalist und kommunistischer Revolutionär war, wurde er zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Ja? Also das ist Marx und Engels. Beiden sind unauflösbar miteinander verknüpft. Ja. Genau. Dann gibt es verschiedene Formen des Kommunismus. Also, ja, will ich jetzt nicht auf jede eingehen, weil es gibt immer so, ich sag mal, jeder, der den Kommunismus irgendwie im Laufe der Geschichte versucht hat, irgendwie zu umzusetzen, hat diese Gesellschaftsform auch so seinen Stempel aufgedrückt. Deswegen spricht man ja auch manchmal vom Leninismus und vom Trotzkismus und was ich, also jeder, der irgendwie versucht hat, den kommunistischen Gedanken in eine tatsächliche, reale Gesellschaftsform zu überführen, war dann meistens auch immer gleich ein Namensgeber dieser Form des Kommunismus. Ja. Also man spricht halt ganz häufig vom Marxismus eben, es ist eine Form des Kommunismus, aber basierend auf den Lehren von Karl Marx, ist aber jetzt nicht die früheste bekannte Form. Ja. Es gibt diesen sogenannten Urkommunismus und das ist eher so eine vermutete Und in manchen Überlieferungen belegte Gütergemeinschaft früher Gesellschaften. Typischerweise waren das halt schon so vorindustrialisierte Gesellschaften, wo man halt einfach gearbeitet hat, damit man was zu essen hat, wo würde ich sagen, da gab es halt noch keine Währung, wo man irgendjemand bezahlen konnte, sondern da war halt mehr so eine Hand wäscht die andere. Ich züchte Tiere, du baust Getreide, du gibst mir Getreide, ich gebe dir Fleisch. So irgendwo so eine Tauschwirtschaft. Ja, es war halt einer für alle und alle für einen. Mhm. Der Gedanke war halt gerade im vorindustrialisierten Zeitalter noch weitaus verbreiteter und auch geläufiger natürlich. Wenn du noch weiter zurückgehst, umso stärker war das. Ja, also hier die ersten Menschen haben eine sehr kommunistische Lebensweise gehabt. Auch noch keine Währung, die wo so einen festen Tauschwert auch hat. Ja, ganz genau. Ja, du musst ja niemandem bezahlen, sondern im Prinzip musst du nur dein Überleben sichern. Und wie sicherst du dein Überleben? Naja, indem du am besten zusammenarbeitest. Ne? Ja, dann gibt es den sogenannten Frühkommunismus, das wären so die ersten Anläufe zu einer sozialen und nicht nur politisch-rechtlichen Gleichstellung aller Menschen in Bezug auf den Besitz. Da gibt es dann tatsächlich ein paar so, ich habe es jetzt nicht verlinkt, aber ich habe mal gelesen, von so kommunistischen Städten, dass da irgendwann mal so ein Deutscher nach Amerika ausgewandert ist und irgendwie so eine Stadt Haven oder New Haven oder so gegründet hat, wo er halt den Kommunismus da ausleben wollte. Natürlich gescheitert, ne? Wie soll es auch anders sein? Und dann gibt's natürlich das Prominenteste, und mit dem werden wir uns jetzt auch zunehmend aufhalten, denn den Marxismus. Ja, und der Marxismus, der tituliert eben die weltweite Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und dessen Überführung in Gemeinbesitz, eben die Vergesellschaftung dieser Produktionsmittel durch die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, namentlich die Diktatur des Proletariats. Und als notwendige Bedingung für die klassenlose Gesellschaft. Also Marx hat zusammen mit Engels halt postuliert, dass um die Vergesellschaftung der Güter zu erreichen, eine Diktatur des Proletariats oder die Herrschaft der Macht Arbeiterklasse, von unten, genau, dass eine Machtübernahme durch das Proletariat unabdingbar sei. Mhm. Ja. Eine Art Gründungsurkunde des modernen Kommunismus war das am Anfang schon erwähnte Manifest der Kommunistischen Partei von 1848. Wird auch das Kommunistische Manifest genannt, und es wurde eben von Karl Marx und Friedrich Engels in London als Programm für den Bund der Kommunisten verfasst. Es gab also einen Bund, er musste auch immer so ein bisschen gucken, wann war das Ganze, ja, also das war halt Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Bund der Kommunisten bestand aus einer Gruppe nach Frankreich emigrierter deutscher Gesellen, Handwerker und linksliberaler Bürger. Also heute würde man wahrscheinlich so linksgrün versifft sagen. Ja. Und die strebte eben die Aufhebung des Geldes als Tauschmittel und den direkten, planvoll und gemeinschaftlich verwalteten Warentausch an. Also back to the roots sozusagen. Ja. Ne? Also einfach Geld weg, Waren wieder gleichmäßig verteilt. Aber im Gegensatz zu früher gezielt gelenkt. Genau. Ja, durch gelenkte eben Verteilung von Gütern. Genau, und primär eben Kerngedanke dieses Manifestes war eben die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Also ja, eine Enteignung des sich im Privatbesitz befindlichen Kapitals, um es mittelbar oder unmittelbar auf alle Menschen verteilen zu können. Als notwendige Bedingung für die klassenlose Gesellschaft wurde die politische Herrschaft der Arbeiterklasse angesehen, ja, wie schon erwähnt. Marx und Engels waren der Meinung, dass die Bourgeoisie sich dieser Bestrebung mit Gewalt widersetzen würde. Ja, und sie sahen es als richtig an, wenn die Arbeiterklasse in diesem Fall mit Gewalt ihre Forderungen durchsetzt. Allerdings hielten sie es für wünschenswert, dass die Maßnahmen auf friedlichem Wege durchgeführt werden. Ja. Also das heißt, sie haben jetzt mitnichten Revolution ja, aber mit Blümchen. Sozusagen. Also sie haben jetzt mitnichten propagiert, dass hier mit Fackeln und Mistgabeln auf die Straße gegangen werden soll. Letztendlich ist es halt oftmals so weit gekommen, weil, wie sie schon voraussagten, die Bourgeoisie sich ihres Kapitals nicht einfach so entmächtigen ließ. Ja, da hätte ich auch was dagegen. Ja. Mit einem Kernproblem des Kommunismus, aber ja. Dazu später mehr, ja. Weitere Forderungen waren im Übrigen, und das geht immer so ein bisschen unter, die wollten natürlich auch ein verpflichtendes staatliches Erziehungs- und Bildungswesen, die Schaffung von Kolonien für Arme, in denen diese gemeinschaftlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten können, die Abschaffung oder Einschränkung des Erbrechts, Ja, weil wofür du nicht gearbeitet hast, hast du keinen Anspruch drauf. Eine allgemeine Arbeitspflicht und die staatliche Zentralisierung des Kreditsystems. Ja. Also eigentlich einmal so vom Grundgedanken her gar nicht einmal so schlecht. Das ist jetzt genau diese Einwurf. Weg von der Leistungsgesellschaft. Auf diesen Einwurf warte ich jetzt eigentlich schon von Anfang an, weil, wie man jetzt so hört, ist der Gedanke des Kommunismus eigentlich erstmal cool. Ja, du hast halt irgendwo eine Gleichheit. Problem wird wahrscheinlich sein, dass du dich nicht mehr anstrengen brauchst. Ja. Und ich vermute, dass es wahrscheinlich auch eins der Kernprobleme vom Kommunismus sein wird. Ich will da jetzt nichts vorweggreifen. Aber wenn halt keiner mehr keinen Bock hat, mehr irgendwie was da reinzuhängen, dann wird das wohl früher oder später sich sowieso in Wohlgefallen auflösen, weil das System einfach zusammenbrechen wird. Ja, das Kernproblem ist ein anderes, aber ja, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor. Also sagst du, okay, wenn der Mensch quasi nicht mehr arbeitet, um sich selbst zu verwirklichen. Weil es muss ja irgendjemand was einbringen in diese Staatsform. Und wenn das alles mal verteilt ist, naja, aber wenn alle nur immer das arbeiten, was die Gesellschaft halt braucht, aber wie gesagt, das ist eine Planwirtschaft, von der wir hier sprechen, die halt so ihre Probleme mit sich bringt, ja. So, jetzt haben wir eigentlich schon erfasst, was Kommunismus ist, oder? Würde ich sagen, also Kommunismus ist im Prinzip erstmal diese Ideologie der Gleichverteilung von Gütern auf alle auf alle Mitglieder der Gesellschaft, eine klassenlose Gesellschaft, das merken wir uns auch mal. Also alle sind auch sowohl vor Gesetz als auch vorm Gegenüber einfach gleich. Genau. Nicht nur vom Gesetz gleich, sondern halt auch unabhängig vom Geburtsstand quasi auch. Ganz genau. Und dadurch, dass es halt eben schon den Kapitalismus ja als größten Feind des Kommunismus im Übrigen gab, wäre dieser Kommunismus eben nur durch eine Revolution erreichbar. So die Kernaussage des Manifests oder der Lehren von Marx und Engels. Das ist, wie gesagt, da gibt es, das sind ein paar Seiten. Das Manifest ist tatsächlich in seiner ursprünglichen Form auch lesbar. Ich habe es auch verlinkt. Kann man sich mal durchlesen. Habe ich jetzt nicht getan im Detail. Ich habe es überflogen, habe mir die wesentlichen Dinge rausgeschrieben. So, und jetzt, ich glaube, wenn es jetzt mal darum geht zu verstehen, wieso der Kommunismus denn nicht überall auf der Welt vorherrscht, wenn es das so eine tolle Gesellschaftsform ist, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich einfach mal einen Teil aus der Geschichte greift, in dem der Kommunismus ganz gehörig in die Hose gegangen ist. Und ich glaube, es gibt da kaum eine interessantere Epoche oder eine interessantere Geschichte als den Aufstieg und den Fall der Sowjetunion. Und da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen drauf konzentriert. Und beginnen tut das Ganze, diese Geschichte 1898, um das jetzt zeitlich ein bisschen einzuordnen, das ist 15 Jahre nach dem Tod Marx und 5 Jahre nach dem Tod Engels. Ist auch noch nicht so lang her jetzt. Nein, da gründet sich in Minsk eine marxistisch-politische Partei, und zwar die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, die SDAPR. Und das ist so die Zeit, in der in Russland halt noch die Zaren herrschen, wo es mit der Industrialisierung losgeht, wo halt eben die Arbeiter massiv auch ausgenutzt und unterdrückt werden. Das ist ja immer so dieser Funke, den es da halt braucht, damit sich die Arbeiterschaft da organisiert. Gewerkschaften zum Beispiel ist auch irgendwie aus meiner Sicht so eine kleine Form von der kommunistischen Partei. Ja, stimmt. So, dann, also 1898 wurde die gegründet und 1903 spaltete sich die Partei aber, nach einer Auseinandersetzung über organisatorische und strategische Fragen in die Minderheitler, die auf Russisch Menschewiki genannt wurden oder Menschewiki, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und in die sogenannten Mehrheitler, die russisch Bolschewiki genannt werden. Und das hast du vielleicht schon mal gehört. Ja. Und die Bolschewiki haben sich um keinen geringeren als einen gewissen Lenin geschart. Ja. Und 1912, das ist jetzt gerade mal 9 Jahre später wurden die noch verbleibenden Minderheitler, also Menschewiki, aus der Partei ausgeschlossen und die Partei wurde mit dem Zusatz Bolschewiki versehen, war dann halt die SDAPRB. Ja, Bolschewisten. Mehr Buchstaben. Genau, mehr Buchstaben ist immer besser. Ja. Dann kam es 1917, 5 Jahre später, sind wir schon im 20. Jahrhundert, zur sogenannten Februarrevolution in Russland und zwar mit dem Ziel, die Führung des zaristischen Russlands zu entmachten. Das hat man auch geschafft, aber die Regierungsform, die man da hinterlassen hat, damit war allen voran die SDAPRB nicht so ganz einverstanden, also die Bolschewisten. Und zwar folgte dann in der Oktoberrevolution, auch im selben Jahr, hat nicht lang gehalten, die gewaltsame Machtübernahme durch die kommunistischen Bolschewiki unter der Führung von Wladimir Iljitsch Lenin. Also, wir haben Februar 1917, Februarrevolution, Entmachtung der Zaren, Oktoberrevolution, Entmachtung der darauffolgenden Regierungsform. Also, diese Oktoberrevolution beseitigte eben die aus der Februarrevolution hervorgegangene Doppelherrschaft der sozialistisch-liberalen provisorischen Regierung unter Alexander Kerensky und des Petrograder Sowjets. Ja, also es gab dann nach dem Sturz der Zaren eben so ein Hybrid. Ja, und wenn viele regieren, dann ist es nichts. Und dann hat sich halt der Lenin gedacht, dieser Saustall muss ein anderer werden. Mach mal lieber Diktatur draus. Ja. Ja, was anderes war es nicht. Ein Jahr später, beziehungsweise Oktober, war es ja nicht mehr weit. Bis zu 1918 wurde die SDAPRB in die Kommunistische Partei Russlands, eben die Bolschewiki, umbenannt. 1922, das ist nur 4 Jahre später, wurde durch die Bolschewiki die Sowjetunion, ja kurz SU, vollständig amtliche Bezeichnung Union der Sozialen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR, gegründet. Und das war ein zentralistisch regierter, föderativer Einparteienstaat, ja, eine Diktatur eigentlich, ja, föderalistisch, dessen Territorium sich über Osteuropa und den Kaukasus bis nach Zentral- und über das gesamte Nordasien erstreckte. Also das, wie wir eingangs schon gehört haben, ein Fünftel der Erdoberfläche. Ist ordentlich. Ja, ist nicht schlecht. In der Sowjetunion wurde eine zentralwirtschaftlich nachholende Industrialisierung durchgeführt. Ja, ein vorher, muss ich das vorstellen, also es ist ein vorher in vielen Bereichen rückständiges Bauernland. Voll industrialisiert. Genau, in dem noch zum Teil wirklich mittelalterliche feudale Produktionsverhältnisse vorgeherrscht haben, sollte laut dem Bolschewiki innerhalb von 20 Jahren zu einer Industriemacht und zum militärischen Ausgangspunkt der Weltrevolution umgestaltet werden. Ja, ist eine knackige Aufgabe. Also der Lenin hatte durchaus Visionen, also er wollte quasi den Kommunismus, also Weltherrschaft, ja, Weltrevolution, ja. Nicht Weltherrschaft, er wollte quasi die Gesellschaft, die gesamte Weltbevölkerung durch eine Revolution umschichten, sozusagen, ja. Ja, da kam Lenin 1924 leider was dazwischen, nämlich sein Tod. Oh, blöd gelaufen. Der ist am 21. Januar ist er gestorben und das führte zu einem erbitterten Nachfolgekampf. Und in dem zwei Personen hervorgetan haben und einen davon kennst du. Vielleicht wird bestimmt dieser Stalin gewesen sein. Richtig. Der Georgier Josef Stalin, der seit 1922 Generalsekretär der Kommunistischen Partei war, hat sich dagegen einen gewissen Leo Trotzki durchgesetzt. Ja, und der Trotzki, der hat sich dann vor allem im späteren Verlauf der, ich nenne es jetzt mal Regierung Stalins, natürlich auch ins Ausland geflüchtet. Ich glaube, dass der in, kommt bei Babylon Berlin übrigens ganz gut vor, dieses Thema. Ich glaube, dass der in Paris oder so, also er ist ins Exil, ja, weil er auf der roten Liste stand. Ja. Stalin festigte seine Macht durch gezielten Terror. Das ist jetzt, glaube ich, irgendetwas, was jeder von uns schon irgendwo mal gehört hat. Von 1926 bis 1927 gegen seine Widersacher von links, Ja, also Leo Trotzki, Grigori Sinowjew und Lev Kamenev und von 1929 bis 1930 gegen die von rechts. Mhm. So wie jeden, der im Verdacht stand, mit ihnen zu sympathisieren. Also der hat erstmal von 1926 bis 1930 nach links und rechts ausgeholt und allem den Gar ausgemacht, was ihm irgendwie politisch nicht in den Kram gepasst hat. Trotzki ging übrigens erstmal 1929 in die Türkei. Ah, okay. Der Atatürk, aber, ja, aber der hat da politisches Asyl bekommen. Aber da blieb er, glaube ich, nicht. Nee. Mhm. Genau, Asyl in Frankreich dann. Ja, dann, genau. Ja. Siehst du, ja. Paris, ne? Ja. Habe ich doch. Lernt man doch was, wenn man TV-Serien guckt, ne? Ja. Gut, also, wir sind bei, wo waren wir? 1930, ja? Also 6 Jahre nach dem Tod Lenins. Stalin festigt seine Position, räumt eigentlich alle politischen Gegner rechts und links weg. Ab 1928 wurde die staatliche Wirtschaft sogenannten 5-Jahr-Plänen unterworfen. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Wobei es zu einer rasanten Industrialisierung des bisher agrarisch geprägten Landes kam. Die zeitgleiche Zwangskollektivierung der Landwirtschaft unter Bildung von Sowchosen und Kolchosen löste vielerorts großen Widerstand der reicheren und mittleren Bauern aus. Klar, jetzt willst du den Reichen plötzlich wieder was wegnehmen. Da haben die Reichen in der Regel was dagegen. Ja, da hat man sie jetzt vielleicht nicht mehr als Bourgeoisie bezeichnet, sondern es waren halt einfach die etwas Wohlhabenderen. Und jetzt müssen die quasi auf was verzichten und sollen es den armen Schluckern geben, die bislang halt auf ihren Feldern geschuftet haben. Mhm. Natürlich hatten die was dagegen. Die aufständischen Bauern wurden von 1929 bis 1933 politisch korrekt diffamiert als Kulaken und in der sogenannten Entkulakisierung durch vielfältige Repressionen wie Verhaftungen, Enteignungen, Massendeportationen und Exekutionen rücksichtslos gebrochen. Also wieder sagt, hey, ihr Bauern, ihr könnt mich mal. Stalin hat halt einfach mal 4 Jahre lang die länger schlachten lassen. Einfach mal verfolgen lassen. Und jetzt kommt was, was mich sehr kurzzeitig weiß ich mal ins Schlucken gebracht hat. Es ist noch nicht abschließend bewertet, inwiefern die riesigen Hungersnöte, wie sie die Ukraine am härtesten getroffen haben in der Zeit, aber auch Gebiete der Wolga, ebenfalls Bestandteil politisch gezielter Maßnahmen Stalins waren. Es wird vermutet, das Volk aushungern lassen wird halt vermutet, ja, dass das halt Strategie war, das Volk auszuhungern. Sie kosteten etwa 5 bis 7 Millionen Menschen das Leben. Das ist eine Hausnummer. Und werden unter dem Begriff Holodomor zusammengefasst. Und allgemein spielte die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumwaren für Stalin eine untergeordnete Rolle, ist mal nett ausgedrückt. Ja. Damalige Getreideexporte zur Beschaffung von Material für die Schwerindustrie werden als Hungerexporte bezeichnet. Gut, dann sind wir mittlerweile 1935, da eskalierte Stalin die Verfolgung, also sofern das überhaupt noch möglich ist, das ist eh so absurd, ja. Eskalierte Stalin die Verfolgung und Deportation von Bürgern, die dem System scheinbar oder tatsächlich im Weg standen. Von 1936 bis 1940, also wir rechnen jetzt nochmal nach. Da befinden wir uns ja auch schon im Krieg. 1924 kam Stalin an die Macht und jetzt sind wir 1936 bis 1940 wurden die durch die stalinschen Säuberungen russisch Chistsky. Wenn wir einen russischen Hörer unter uns haben, bitte korrigiert mich. Ich kenne eine Russin, die frage ich mal. Ne? Ein systematischer Terror gegen die Menschen betrieben, die angeblich gegen das kommunistische Regime Stalins konspirierten. Die Säuberungsaktionen waren oft als gerichtliche Verfolgung getarnt und durch unter Folter erpresste Geständnisse begründet. Es waren halt Schauprozesse. Mhm. Es wurden ganze Völker der Sowjetunion, ethnische Minderheiten in Arbeitslager, Gulags, deportiert. Kulaken, also diese aufständischen Bauern, Priester und Mönche, kirchliche Laien, Großteile der militärischen Führungsspitze, führende Mitglieder der eigenen Partei und selbst Angehörige der Opfer wurden ermordet. Also eine riesengroße Säuberungsaktion. Also was mir so Also ich wusste, dass das ein ziemlicher Arsch war, dieser Stalin. Was mir jetzt offenbar wurde, ist, dass der und Hitler, die können sich mal die Hände schütteln. Ja. Die können sich mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Die brennen zusammen in der Hölle. Höchstwahrscheinlich. Also da gibt keiner dem anderen irgendwas. Nee. Ja, also das was war schon heftig, was dieser Stalin damals in seinem Land auch veranstaltet hatte. Wahnsinn. Naja, jedenfalls gab es ein sogenanntes antikommunistisches Schwarzbuch des Kommunismus und das gibt bis zu 20 Millionen Opfer für diese Zeit an. 20 Millionen. Läuft. Läuft für Stalin, ne? Ja. In diesem Zusammenhang kann ich übrigens einen Film empfehlen, eine Komödie, die nennt sich The Death of Stalin. Ich glaube, die gibt es auf Netflix. Ja, da habe ich was gesehen. Da dreht es sich im Prinzip halt um eben den Tod Stalins und dessen Nachfolge und ist eine Komödie. Ich fand die sehr lustig. Da kommen solche Dinge wie das Schwarzbuch und jeder ist irgendwie, hat irgendwie Angst, dass er deportiert wird. Mhm. Also das wird halt ziemlich auf die Schippe genommen, obwohl es halt echt ein übles Kapitel dieser Geschichte ist, aber ja, ist witzig. Aber das nur am Rande. Ja, dann, wie du schon richtig bemerkt hast, sind wir ja mitten zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ja? Also 1939 bis 1945, jeder, der in Geschichte aufgepasst hat, weiß das. Dass ich jetzt mich nicht zum Zweiten Weltkrieg äußern werde, denke ich, ist klar. Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Genau, auf einem sehr langen, umfangreichen anderen Blatt, wohlgemerkt. Und was aber viel interessanter ist, jetzt auch im Zusammenhang eben mit dem Niedergang der Sowjetunion, ist der Kalte Krieg. Und der Kalte Krieg ging halt von 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs, bis 1985. Und das ist halt nicht mal gar nicht kurz, so lange her, da war ich schon auf der Welt. Los ging es 1953, da starb endlich mal Stalin. Ich glaube, da haben ein paar Leute echt aufgeatmet. Ja, die haben sich, glaube ich. Nachfolger von Stalin war Nikita Khrushchev. Gespielt von Steve Buscemi übrigens. Ja, genau. Genau, richtig. Das war der erste Sekretär der KPDSU. Und 1956 hat sich dieser Khrushchev schon so ein bisschen in so einer Geheimrede gegen den Stalinismus ausgesprochen. Ja. Also er hat schon ein bisschen versucht, eine Wende in der sowjetischen Politik mit einer vorsichtigen Liberalisierung zu erreichen. Er hat es versucht, wohlgemerkt. Also er hat versucht, so eine Tauwetterperiode einzuläuten. Ja, es hat aber noch nicht so geklappt. Ich glaube, er hat sich da noch nicht so richtig getraut, vermute ich mal. Ja, was passiert im Kalten Krieg? Da können wir jetzt einfach mal so ein paar Stationen abhandeln. Das ist, glaube ich, jetzt zeitgeschichtlich einfach auch ein bisschen präsenter für uns und auch für unsere HörerInnen. Natürlich ging es los 1957 mit dem prestigeträchtigen Eroberung des Weltalls, Sputniks. Mhm. Sputnik 1961, der erste Mann, der erste Flug eines Menschen ins Weltall von Juri Gagarin und in der Vostok 1. Dann 1962, man brachte mal eben die Kuba-Krise die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Ja, wir erinnern uns, das Russland war gut, ja. Russland hat Marschflugkörper in Kuba stationiert und in Amis war das nicht so. War, glaube ich, allerdings Kennedy. Kennedy. Ja, genau. Oder war es Kennedy? Kennedy. Ja. Dann kam 1964, wurde Khrushchev durch den konservativen Leonid Brezhnev als erster Sekretär ersetzt und Reformversuchen in anderen kommunistischen Staaten widersetzte sich das Regime aber nach wie vor vehement. Also du kannst davon ausgehen, dass diese Schreckensherrschaft, die Stalin quasi eingeführt hat, wir sind jetzt 1964. Die sitzt richtig tief. Dass die, weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht immer nur in dem Ausmaß erfolgt, aber das Land ist halt einfach kaputt. Mhm. Ja. 1964. Ja, alles Geld in die Industrialisierung gepumpt, alles Geld in Militär gepumpt, in Welt, in ich sag's, in Ja, Weltraumforschung. Weltraumforschung, Raketenforschung, das Volk halt ausgehungert, ausgebeutet. Quasi nach außen Macht demonstriert. Genau. Letztlich. Genau. Das eigene Volk halt einfach radikal. Jeder, der nicht auf Linie war. Ja, dann gab es 1979 noch so eine kleine, unbedeutende Eskalation durch den Einmarsch von ungefähr 100.000 Soldaten in Afghanistan. Ja, kennen wir ja auch. Haben wir ja auch wieder jetzt hier. Ja, dann haben wir jetzt aber 1985 und dann ging es halt los mit den Reformen und letztendlich auch der Auflösung der Sowjetunion. Und da ist ein Mann ganz entscheidend beteiligt und mit der Auslöser für diese Reformen. Der kam 1985 an die Macht als neu gewählter Generalsekretär und den kennst du? Das war Mikhail Gorbatschow, oder? Richtig. Den kennst du nicht nur als Wodka, wollte ich jetzt sagen. Das war der Mikhail Gorbatschow. Ja. Der hat angefangen durch die Perestroika, das russisch für Umbau, und Glasnost für Offenheit, den Realsozialismus zu reformieren und zu neuem kritischen Denken zu führen. 1985. Ja, also das ist lange, was. Lange, lange Zeit. Wir sprechen hier von, wann kam Lenin an die Macht? Ich hab's noch, ich scroll mal zurück. 1898 gründete sich diese Arbeiterpartei. Ich sage jetzt mal, die Gründung der Sowjetunion war 1922 und 1985, also 53 Jahre hat das gedauert. Ja. 1986 ereignete sich in der Ukraine eine Katastrophe, die dürftest du auch noch kennen, und zwar in Tschernobyl. Mhm. Da gab es halt eine schwere nukleare Havarie. Und dazu kamen halt andere schleichende Umweltbelastungen, die zur Destabilisierung der Sowjetunion beigetragen haben. Das heißt, die Austrocknung des Aralsees, die flächenhaften Boden- und Vegetationskontamination durch auslaufendes Erdöl in Westsibirien und die massive Luftverschmutzung über allen großen Industriestädten. Am 1. Juli 1990, und das war mir auch so gar nicht klar, war es so, dass infolge der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR die D-Mark in der DDR eingeführt wurde. Mhm. Ja, also es ist noch nichts Wiedervereinigung, ne? Ja, ja. Aber es wurde die D-Mark eingeführt. Und die DDR-Regierung, eigentlich russisch-kommunistisch, ja, beschloss bereits am 30. Mai 1990, dass mit Einführung der D-Mark in der DDR die Preise frei kalkuliert und Subventionen weitestgehend abgeschafft werden können. Mhm. So, und das bedeutet jetzt eigentlich politisch gesehen, das Ausscheiden der DDR aus dieser planwirtschaftlich festgeschriebenen, zur gegenseitigen Bindung geschaffenen Wertschöpfungskette, die vor allem der Machtsicherung der Moskauer Zentrale dienten. Also quasi hin zu einer freien Marktwirtschaft. Genau. Letztlich, ja. Und das führte halt wiederum zur Schwächung und eben schon bald zum Verfall dieses Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, wie es so hieß, und damit letztendlich tatsächlich zum Niedergang der UdSSR. Also dass sich die DDR da ausgeklinkt hat aus dieser Marktwirtschaft, war ein das Zünglein an der Waage sozusagen, neben all dem anderen, ne, was da halt so vorgefallen ist, ja, das ist der Niedergang der UdSSR eingeläutet hat. Dann ging es nämlich los. Ja. Dann kamen die ersten Länder von 1990 bis 1991, erklärten Litauen, Lettland und Estland ihre Unabhängigkeit. Sagten sich los von der UdSSR. Am 19. August 1991, einen Tag bevor Gorbatschow und eine Gruppe der Führer der Republiken einen neuen Unionsvertrag unterzeichnen wollten, versuchte das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, eine Gruppe hoher Funktionäre die Macht in Moskau zu ergreifen. Es gab also einen Putsch, genau. Also einen Putschversuch. Genau. Ging ja wohl nicht durch, wenn ich zu deinem... Der ging nicht durch. So, ja. Dieser Putsch scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Mhm. Ja, also man hat versucht halt quasi so sich mit letzter Kraft an die verwiesenden Überreste der Sowjetunion zu klammern. Das wurde aber nie, also der Putsch scheiterte am Widerstand der Bevölkerung unter der Führung von einer Person, die du auch kennst. Und auch nicht nur als Wodka. Boris Jelzin. Ach, der Bobbele. Genau. Und Boris Jelzin, es war, also durch diesen Augustputsch und durch diesen gescheiterten Augustputsch war die Sowjetunion endgültig zerfallen. Also da gab es kein Retten mehr. Ja. Nach diesem Putsch wurde die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die KPDSU, durch ein Dekret verboten. Mhm. Ende. Gorbatschow trat als Generalsekretär der KPDSU zurück, blieb jedoch noch bis zum Dezember, 25. Dezember 91 Staatspräsident, als er die Amtsgeschäfte an den Präsidenten der Russischen Föderation Boris Jelzin übergab. Das heißt, also am 26. Dezember erfolgt dann die offizielle Auflösung, dem Tag der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zum Abkommen von Alma-Ata, womit zum 31. Dezember 1991 die Existenz der Sowjetunion offiziell geendet hat. So schnell kann es gehen. So schnell von 1895 bis 1892, habe ich gesagt, oder? Wir sind mal zurückgescrollt. So war es 1922 wurde die Sowjetunion gegründet. 1991 hat sie geendet. Boris Jelzin, ja, war bis 1999 der erste Präsident Russlands. Vorher waren sie immer Generalsekretäre dieser Präsidentschaftsprinzip. Ja. Und er war zudem das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt in der Geschichte Russlands. Und wahrscheinlich auch das letzte. Ja, das sagst jetzt du. Lass das mal nicht den Wladimir hören. Ich war das nicht. Ja, und das war der kurze geschichtliche, ich hoffe einigermaßen spannende Abriss vom Aufstieg und Niedergang der Sowjetunion. Jetzt fragst du dich natürlich, naja, also Kommunismus gibt's doch noch. Wo gibt's denn den so? Hast du da mal einen Tipp? Fällt dir da vom Nordkorea? Nein, ja, das sind alles. Weiß man nicht so genau, das sind offiziell Demokratien. Offiziell. Ja, also nein, also offiziell China, Kuba, Laos, Vietnam. Aber ganz kurz noch. Ja. Wenn du mal hier die russischen Präsidenten anguckst, ja. Seit Boris Jelzin, der ja 99 quasi ausgetreten ist aus dem Amt, kam Putin, Medvedev und Putin. Ja, Medvedev war nur so eine Marionette. Interimskandidat, dass halt Putin dann wieder darf. Genau, also, weil er nicht durfte mehr. So viel zum Thema letzter demokratisch gewählter Präsident. Super. Ne? Ja. Gut, jetzt, bevor wir zum Ende kommen, wir sind eigentlich schon am Ende. Wir sind eigentlich jetzt beim Fazit angelangt und was würde besser passen zu einem Fazit, als sich halt zu überlegen, naja, warum zur Hölle funktioniert der Kommunismus nicht? Woran ist es letztendlich gescheitert? Ja, woran scheitert's? Ja, genau. Und Fakt ist, dass halt alle Versuche bislang gescheitert sind, ausnahmslos. Und das könnte man jetzt natürlich als Zeichen werden, dass der Übergang vom Kapitalismus zu echtem Kommunismus durch eine Herrschaft des Proletariats, so wie es Marx halt vorgesehen hat, so nicht möglich ist. Keine besonders gute Idee ist. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass die existierenden kommunistisch geprägten Staatsformen, die sind und waren weder herrschaftsfrei noch klassenlos. Und damit nach Marx' Definition auch nicht wirklich kommunistisch. Und das ist eigentlich so der springende Punkt, dass es halt jemanden gibt, der wieder bestimmt, wer das Sagen hat, der wieder bestimmt, wer was bekommt. Also du hast eine Herrschaft und du hast eine Klasse. Und das macht das ganze kommunistische Prinzip eigentlich schon mal zunichte. Ja, und ich finde es auch schwierig, weil du musst halt sagen, der Kommunismus, der muss ja etabliert werden. Und eine Umstellung auf dieses Staatssystem gestaltet sich meiner Meinung nach sehr schwierig, weil du musst halt jemandem erstmal was wegnehmen und aufteilen. Damit ist es vielleicht gerecht, aber es ist halt noch lange nicht fair. weil diejenigen, die wo halt ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, schwer gearbeitet haben teilweise, dass sie auch ihren, ich rede jetzt nicht von denen, die sich's ererbt haben oder halt durch Geburt oder durch Heirat oder sonst was, sondern diejenigen, die wo sagen, okay, ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, dass ich jetzt auf einem gewissen Wohlstandslevel bin. Das wird halt einfach mal weggenommen. Ja, aber du und auf andere aufgeteilt. Du und ich. Finde ich schwierig. Du und ich, wir sind Proletariat, das ist ja klar. Ja, ja. Also, wir würden profitieren. Genau, weil quasi unsere Arbeitgeber, wir geben denen unsere Arbeit. Mhm. Das ist das, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen, unsere aber Arbeit. Aber denk mal an die ganzen Selbstständigen. Ja. Die würden dann zur Bourgeoisie gehören, weil sie ja quasi die Arbeit sich selbst geben irgendwo. Naja, aber das glaube ich, wären die Leute, mit denen man am wenigsten Probleme hätte. Es gibt ein ganz zentrales Problem beim Kommunismus. Und ich habe da ein Video gefunden, da kann man sich das angucken. Das wirft so ein bisschen eben die Frage auch in den Raum, warum das nicht funktioniert. Ich habe es verlinkt, das ist mords interessant. Aber die Kernaussage ist halt, oder das Kernproblem ist, niemals, never ever in der menschlichen Geschichte war der Mensch kein Egoist. Ja? In einer gesellschaftlichen Form, also in keiner gesellschaftlichen Form, nirgendwo gab es jemals die gleichwertige Sorge für das Allgemeinwohl und das eigene Wohl. Mhm. Und solange die Sorge nicht gleichwertig ist, ist der Kommunismus schwierig bzw. extrem unwahrscheinlich. Ja. Weil du eben jeder Mensch erstmal zuallererst altruistisch geprägt sein. Genau, der Mensch denkt zuallererst erstmal an sich und dann an alle anderen. Ja. Das kannst du nicht aus der Natur des Menschen prügeln. Das geht nicht. Ja? Ist ja auch schon, sage ich mal, irgendwo durch die Urinstinkte geprägt. Allein der Überlebensinstinkt ist natürlich mal ja, me first und dann alle anderen. Ja. Und du kannst ja auch, wenn du dir halt anguckst, wie du schon sagtest, es gibt halt einfach Tätigkeiten dann in der Gesellschaft, die müssen halt gemacht werden. So. Und wie verteilen sich diese Tätigkeiten? Im Moment ist es halt in einem kapitalistisch geprägten Staat, bilden sich halt so Klassen aus und irgendjemand ist halt auf gut Deutsch gesagt die Klofrau. Mhm. Weil das, was weiß ich, ihre Lebensbedingungen, Bildung, was auch immer, irgendwas bedingt ist eben Sozialfaktoren halt. Genau, Umweltfaktoren, ja. Faktoren haben dafür gesorgt, dass sie halt diesen Job macht und um ihr Auskommen zu haben. Wer macht diesen Job, wenn es nicht mehr darum geht, Geld zu verdienen, sondern jeder sein Auskommen hat? Das ist auch so ein interessanter Gedanke. Weil du sagst, du kann ja nicht jeder hier man Künstler sein. Man könnte sich ja aussuchen, weil man sowieso das Gleiche dafür erhält. Ja. Ob ich jetzt quasi weiß nicht, Hausmeister bin oder Arzt. Ja. Man hat dann keine Anreize auch mehr irgendwie mehr zu machen, sag ich mal, weil wenn ich Arzt werden möchte, dann muss ich so und so lange studieren, ich muss so und so lange Praktika machen, ich muss dieses und jenes können, ich muss mich so und so fortbilden. Und wenn ich aber dann letztlich das Gleiche kriege wie jemand, der, ich möchte es nicht abwertend sagen, aber der Steine aufeinander legt, ja, dann überlegt man sich halt, ob man es denn tut oder nicht. Ja. Naja, es ist, ich finde schon, dass der Kommunismus, so wie er angedacht war, gerade dieser Frühkommunismus, der hat schon funktioniert. Der hat funktioniert, bis halt Waren im Überschuss da waren, bis halt der Tauschhandel durch Währung ersetzt wurde. Aber gerade eben diese Sachen, ja, also die Industrialisierung und die Währungen, die sind ja aus heutigen modernen Gesellschaften nicht mehr wegzudenken. Du kannst ja nicht von heute auf morgen den Menschen zum Umdenken zwingen. Und das, was Marx jetzt eben als Diktatur oder als Herrschaft des Proletariats bezeichnet hat, ist halt etwas, dieser Umsturz, der nicht auf Dauer funktionieren wird. Du wirst halt, du hast auf einmal, also gerade dieser Kommunismus ist ja ein Ausdruck der Verzweiflung der Arbeiterschaft. Das ist immer so. Das ist die unterdrückte Arbeiterschaft, die halt in den Fabriken schuften durfte, die die immer zu den da oben geguckt haben, wie gut es denen geht, und das waren ja immer dieser Revolutionsgedanke dahinter. Da gab es ja auch in Deutschland kommunistische Parteien, in den USA kommunistische Parteien, gibt es überall auf der Welt. Und nur, was ist denn ich denke mir dann immer, okay, wenn ihr jetzt an die Macht kommt, wer hat dann das Sagen? Wer kontrolliert denn die Kontrolleure? Ja, genau. Das ist, who das watches ist, the watchman? Also du kommst halt, wieder an den Punkt, zum Beispiel, was weiß ich, du hast jetzt irgendwie zwei Dörfer kommunistisch geprägt, das eine Dorf entschließt sich zum Schutz ihres Getreides irgendwie eine Lagerhalle zu bauen. Und sie suchen sich halt jemanden aus, weil das der Klügste ist, der das kann, um das zu tun. Und dann Dorf 2 hat das halt nicht getan und Dorf 2 irgendwie vergammelt ihr Getreide. So. Und jetzt hast du schon mal wieder so eine Pattsituation. Dann sagt natürlich Dorf 2, hey, hier, wir sind alle gemeinschaftlich, gebt uns was von eurem Getreide ab. Ja, das ist der Gedanke dieses weltweiten Kommunismus. Ja, genau, wieder. Weil wir ja, wir hatten keine Lagerhalle und dann sagt natürlich der Kluge, der die Lagerhalle gebaut hat, ja, wieso sollten wir euch jetzt was von unserem, nur weil wir klüger waren als ihr, baut euch doch selber eine Lagerhalle. Also du siehst schon. Ja, es gibt Probleme. Es ist nicht so einfach. Also ich glaube, dass der Kommunismus im Kerngedanken erstmal ganz gut klingt. Ich glaube aber, dass wenn man, je weiter man das gedanklich fortführt, umso wahrscheinlich, also umso offensichtlicher wird es, dass es nicht funktioniert. Also ich glaube, also Kommunismus kann schon funktionieren, aber nicht im Großen. Das ist eher, glaube ich, so im Kleinen. Da gibt es auch diese Kommunen, wo ja letztlich genau das passiert. Mhm. Auch vor der Einführung der Währungen als allgemeines Zahlungsmittel war es ja auch so, dass man im Zeitalter des Tauschhandels hatte man ja auch so immer diese kleinen Gemeinschaften, wo man halt untereinander alles gemacht hat. Das sind ja auch letztlich kleine kommunistische Entitäten, die ja funktioniert haben. Ganz genau. Aber sobald, dass du Interessenskonflikte hast von außen, kann es nicht mehr funktionieren. Weil irgendjemand irgendwas hat, was der andere nicht hat. Das ist aber genau, sprichst du auch einen guten Punkt an. Also diese Kommunen beinhaltet ja auch schon der Ausdruck, ist ja ein Ausdruck des Kommunismus, der Gemeinschaftlichkeit, der Vergesellschaftung von Waren, wo halt einfach jeder, ne, es gibt ja, du kennst ja diese Amish zum Beispiel, das ist ja nichts anderes. Das ist eine Kommune, die einfach auf die, wie soll ich jetzt sagen, ja, für die, sich auf die, arbeiten oder für sich leben. Auf dem Fluch des Kommunismus, auf dem Fluch des Kapitalismus vollkommen verzichten, sich der ganzen Technik verwehren, um zu sagen, wir bleiben unter uns, wir sorgen füreinander, wir bauen das an, was wir brauchen. Und die auch nur, die haben schon auch Geld, weil es einfach Waren gibt, die kannst nicht selber, die sie selber nicht produzieren holen, können, aber die man. Aber es ist auch wieder gemeinschaftlich genutzt. Ja, genau. So ein Gemeinschaftspot, wo man sagt, okay, wir kaufen jetzt für 50 die Gemeinschaft, Pflüge für die Samen, für die Samen, genau. Und dann wird das halt gemeinschaftlich ausgesät und gemeinschaftlich wieder eingesammelt und verwertet. Und in so einem Rahmen, glaube ich, kann das schon funktionieren. Ja. Aber nicht weltweit. Nicht weltweit. Und schon gar nicht innerhalb einer Nation. Glaube ich nicht. Ja, das war's. Ja, cool. Danke. Jetzt bin ich wieder einen Ticken schlauer. Das war meine Absicht. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Hörer und Innen. Hörer und Hörerinnen, genau. Marco. Bist du gespannt, welche Frage ich für dich habe? Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich werde ich wieder irgendwas über Chemie erzählen müssen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Ahnung von dem Thema, zu dem ich dich befragen möchte. Deswegen frage ich dich ja. Frag mich. Aber es ist gut möglich, dass da ein bisschen Chemie mit reinspielt. Es hat auf alle Fälle schon mal ein bisschen was mit einem Thema zu tun, das du schon mal behandelt hast, wenn auch nur sehr indirekt. Okay. Meine neue Frage an dich, Bömi, lautet: Wie funktioniert Solartechnik? Na gut. Die Solartechnik, oder? Ich dachte mir, das passt so in diesen erneuerbare Energien-Vibe so ein bisschen rein, was ja bei uns nicht schnell genug vorangeht. Hat so ein bisschen was mit einem Sonnenthema zu tun. Oh, ja. Ist halt jetzt wieder technisch. Ja? Mhm. Also ich würde schon gern wissen von dir, wie so eine Solarzelle funktioniert. Das hat mich schon immer mal interessiert. Mhm. Ja, aber natürlich auch so ein bisschen vielleicht, weiß ich, hat ja auch so seine Probleme, ne? Weil Sonne scheint ja jetzt auch nicht immer. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ein Feld, da kannst du dich jetzt, kannst du dich durchaus austoben. Bin gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Dann darf ich mich in der nächsten Folge quasi wieder zurücklehnen ja. und deinen Ausführungen lauschen. Gut, dann geht unser Wort nochmal an unsere HörerInnen. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, was wir sehr, sehr gerne sehen, ja, der kann natürlich zuallererst mal seinen Freunden von uns erzählen. Oder uns bei Twitter, Facebook oder auch YouTube folgen. Der kann diese oder jede andere Folge kommentieren, ja, kann uns korrigieren, falls wir irgendwie Quatsch erzählen. Ja. Wir bitten drum. Ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schreiben. Genau, da ist es so, ihr könnt uns beiden eine Nachricht schicken oder Bömi oder mir. Es kann auch sein, dass ihr, wenn ihr eine Idee habt für eine Frage, ja, wenn ihr sagt, Mensch, da gibt es ein Thema, das soll mir einer der beiden doch mal bitte beantworten, dann schickt die Frage bitte dem anderen. Genau. Ja, also ihr könnt, wenn Marco euch eine Frage beantworten soll, dann schickt die Frage an mich, also genau, Bömi. Genau, und umgekehrt. Genau. Ja, wenn ihr sagt, ja, das, diese Frage möchte ich gern von einem bestimmten beantwortet haben. Wenn das an beide schickt, dann ist der Überraschungseffekt leider weg. Ja, also es ist tatsächlich so, falls das noch richtig rübergekommen ist, aber diese Fragen, die sprechen wir vorher nicht ab. Genau. Ja, also jeder von uns überlegt sich das und überrascht den anderen damit. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Ihr könnt uns neuerdings auch per Flatter unterstützen. Da auch nochmal ein kurzer Einwand. Was ist Flatter? Flatter ist, gibt es schon sehr, sehr lange, haben jetzt aber speziell für Podcaster ein neues Spendenmodell entwickelt. Das finde ich sehr, sehr attraktiv. Du kannst dort, wenn du im Besitz einer Kreditkarte bist, ein monatliches Budget festlegen. Das geht los bei $5, kannst du aber nach oben hin, glaube ich, gibt es da keine Grenze, wenn doch, wüsste ich sie nicht. Und kannst jetzt all deine Lieblingspodcasts quasi, also unseren natürlich, ja, kannst du da hinzufügen zu deinen Lieblingspodcasts, und jedes Mal, wenn deine Lieblingspodcasts quasi eine neue Episode veröffentlichen, dann wird das Guthaben, das du da aufgeladen hast, monatlich gleichmäßig auf alle erschienenen Episoden verteilt und den Produzenten. Also ein Fair Share für alle Abos. Genau. Und also ich bin ein großer Fan davon. Ich habe auch selber, ich spende auch selbst. Ich bin regelmäßiger und ausgiebiger Podcast-Hörer und lasse so den Leuten, die das machen, immer ein paar Euro jeden Monat zukommen. Und so brauche ich mich halt nicht zu kümmern. Ich muss keine Daueraufträge machen oder hier eine Überweisung, sondern ich weiß, wenn die was rausbringen, wenn sie mal faul sind und nichts herausbringen den Monat lang, dann kriegen sie halt nichts. Ja, mein Gott. Finde ich eine faire Methode. Genau. Ihr könnt uns aber auch über unser Partnerprogramm bei Amazon.de unterstützen. Also da gibt es jetzt hier in dem Zusammenhang zwar keine Affiliate-Links, wo ihr direkt Produkte kaufen könnt, aber es gibt einen Link, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr ganz normal bei Amazon shoppen, und wir kriegen dann so eine kleine Provision. Ich weiß nicht mal, wie hoch die ist. So ein kleines Brötchen nebenbei. Ja, genau. Ja, oder ihr könnt uns eben auch anderweitig Sach- oder Geldspenden gerne zukommen lassen. Genau. Alle Links und Hinweise, die ihr dazu braucht, die findet ihr in den Shownotes dieser und natürlich alle anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Tja, das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Episode, und zwar nicht nur, weil ich jetzt nichts vorbereiten muss, sondern du. ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bleibt neugierig. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.